Erst später wird der Berg von Gott sehr wichtig. Er ist höher als alle Berge. Zweiter, viele Völker sagen, kommt zum Berg von Gott. Er zeigt uns seinen Weg. Dritter, Gott macht Frieden zwischen den Völkern. Menschen machen Werkzeuge aus ihren Waffen. Vierter, jeder Mensch sitzt ruhig in seinem Garten. Niemand hat mehr Angst vor Feinden. Fünfter, andere Völker folgen ihren Göttern. Aber wir folgen unserem Gott Jahwe für immer. Sechster, Gott sagt, ich hole mein Volk zurück. Ich helfe den schwachen Menschen. Siebter, die Schwachen werden ein großes Volk. Gott ist ihr König für alle Zeit. Achter, Jerusalem wird wieder stark sein. Die Stadt bekommt ihre alte Macht zurück. Neunter, warum schreist du so laut? Hast du keinen König oder Berater mehr? Zehnter, das Volk geht weit weg nach Babel. Dort rettet Gott sein Volk. Elfter, viele Feinde kommen gegen Jerusalem. Sie wollen die Stadt kaputt machen. Zwölfter, aber die Feinde kennen Gottes Plan nicht. Er bringt sie zur Strafe zusammen. Dreizehnter, steh auf, Volk von Zion. Gott macht dich stark gegen deine Feinde. Vierzehnter, Soldaten kommen gegen die Stadt. Sie schlagen den Anführer von Israel ins Gesicht.